Es kostet die Mächtigen dann nur noch einen Knopfdruck, ihr Konto zu sperren oder leer zu räumen oder ihre Verfügungsgewalt auf 20 Euro am Tag zu begrenzen, wenn sie nicht artig sind und sich nicht widerspruchslos in den neuen totalitären Staat einfügen. Weniger geht auch. Eine Vermögensabgabe von 20% auf Bargeld in der Blockchain? Kein Problem. Auch davon brennt uns nur ein Mausklick hinter einem Fenster der allmächtigen EZB. Ein Negativzins von 10%, dem Sie nicht mehr dadurch ausweichen können, dass Sie Ihr Bargeld abheben und in einen Tresor packen? Nur noch ein Mausklick. Eine Totalenteignung um 100% gefällig, damit Herr Scholz nicht rechnen lernen muss? Warum eigentlich nicht? Ist doch nur ein Mausklick. Die EZB weiß, dass ihre Gelddruckorgie ultimativ zur Hyperinflation führen muss. Sie weiß auch, dass dies dann einsetzen wird, wenn die Menschen dem Euro nicht mehr vertrauen und damit anfangen, aus dem Geld zu fliehen. Das passiert, indem sie Dinge erwerben, von denen sie glauben oder hoffen, dass sie ihren Wert behalten oder wenigstens ihren Wert nicht so schnell verlieren wie das Geld, das ihnen als einziges gesetzliches Zahlungsmittel aufgezwungen wird. Am Anfang sind das Gold, Silber, Immobilien und substanzstarke Aktien. Wenn das ausgereizt ist, kommen langlebige Konsumgüter wie Autos an die Reihe, dann Haushaltsgeräte, dann handelbare Güter wie Schnaps, Rum und Whisky, Kerzen, Zigaretten, Paraffin, Diesel oder Benzin oder haltbare Lebensmittel. Und ganz am Ende ist selbst ein Salatkopf noch haltbarer im Wert als der 500-Millionen-Euro-Schein, mit dem er erworben wurde. Aber was, wenn die Zentralbank uns zwingen kann, das Geld nicht auszugeben, wenn sie einfach unsere Verfügbarkeit über unser eigenes Geld einschränkt? Dann werden wir merken, dass es gar nicht mehr unser Eigentum ist, sondern dass es Staatseigentum ist und der Staat in Form der EZB damit macht, was er will. Die Geldentwertung, die die EZB mit dieser Methode gerne aufhalten möchte, um ihr totales Versagen nicht eingestehen zu müssen, bricht sich dann allerdings über einen anderen Mechanismus Bahn. Denn diese Mittel entsprechen in ihrer Wirkung den Preiskontrollen, mit denen schon die sozialistische Regierung Venezuelas versucht hat, die Dose noch ein paar Meter weiter die Straße hinabzukicken. Denn man kann die Menschen zwar daran hindern, aus dem Geld zu fliehen, indem sie es nicht mehr ausgeben können, aber man kann sie nicht daran hindern, aus dem Geld zu fliehen, indem sie es nicht mehr annehmen, als Gegenwert für Arbeit und Produkte. Das Ergebnis ist der totale Kollaps der Produktion, das Schrumpfen der Wirtschaft um 90% oder mehr. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf fällt dann in Deutschland von heute knapp unter 40.000 Euro auf unter 4.000 Euro nach aktueller Kaufkraft. Was sich in diesem Szenario ändert, ist also nicht der Ablauf von Deflation und Inflation, sondern es ist die Substitution der Inflation durch den totalen Produktionszusammenbruch, der normalerweise erst an ihrem Ende steht. Aus dieser Falle kann der Bürger nur noch entfliehen, wenn er alles zurücklässt und aufgibt, was einmal seins war, weil er dafür gearbeitet hat. Der Raub wird total. Eine Vision wahrhaft apokalyptischer Natur. Erinnert sie doch an den Text der Offenbarung des Johannes 13,16, Zitat: Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang das Tier, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug. Zitat Ende.